Das sind die aktuellen Themen. Elternabend zum Thema Mobbing, Einbruch in Nienburger Friseursalon und Nachholspiele in der Kreisliga. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Für zwei Bauprojekte hat die Samtgemeinde Hoya mittlerweile die erhoffte Zusage von Fördergeldern. Für den Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Schwering und Warpe und für die Dacherneuerung des Kindergartens in Eistrup. Mit dem neuen Dach erhält der Kindergarten auch die lang erwünschte natürliche Beleuchtung der Eingangshalle durch Oberlichter. Die Arbeiten sollen in den Sommerferien beginnen und sich bis zu den Herbstferien ziehen. Die Arbeiten an der Gemeindeverbindungsstraße sollen im Sommer oder Herbst zum Abschluss kommen. Das Familienservicebüro des Landkreises Nienburg bietet heute einen Informationsabend für Eltern an. Inhaltlich befasst sich dieser mit dem Thema Mobbing. Ziel soll es sein, Eltern zu sensibilisieren und zu informieren, berichtet Lutz Sommerfeld vom FSB. Grundsätzlich geht es in unseren Veranstaltungen um die Stärkung der Elternkompetenzen, das heißt Informationen für Eltern. Zum Thema Mobbing werden Anzeichen fürs Mobbing, die Wahrnehmung, was bei Kindern passieren kann, aufgezeigt. Aber es geht auch darum, Handlungsstrategien gegen die stille Gewalt werden vorgestellt oder Unterschiede von gewöhnlichen Konflikten und gefährlichem Mobbing werden thematisiert. Beginn ist heute Abend um 19.30 Uhr in der OBS Landesbergen. In dem Zeitraum von Samstagmittag bis einschließlich Dienstagmorgen warfen unbekannte Täter die Glasscheibe der Eingangstür eines Friseursalons in der Bismarckstraße in Nienburg ein. Anschließend verschafften sie sich hierüber Zugang in die Räumlichkeiten. Es wurden Bargeld und weitere Wertgegenstände entwendet. Die Polizei Nienburg ermittelt nun wegen des schweren Einbruchdiebstahls. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Heute Abend werden in der Fußball-Kreisliga 2 Nachholspiele ausgetragen. Um 18.45 Uhr trifft zum einen Herbstmeister Münchehagen auf Intercomata Nienburg. Der VfL kann mit einem Sieg die Tabellenführung zurückerobern. Das Hinspiel gewann Münchehagen deutlich mit 5:0. Im zweiten Spiel muss Rehburg zum SC Hasbergen. Beide Teams stehen im oberen Tabellenmittelfeld, müssen nicht mehr um den Klassenerhalt kämpfen, können allerdings auch nicht mehr ins Aufstiegsrennen eingreifen. Mit einem Auswärtssieg könnte Rehburg an Hasbergen vorbei auf Platz 4 ziehen. Anstoß in Hasbergen ist um 19 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.